So, liebe Leute, willkommen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk. Ich bin immer ganz außer Atem, wenn wir früher anfangen. Das waren jetzt 20 Sekunden. 20 Sekunden im Radio oder Fernsehen, das ist schon sehr viel. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Völlig egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin ist 56 Jahre alt und heißt Maria. Hallo Maria. Ja, hallo, grüß dich. So, schön, dass du da bist. Ich bin nicht mehr 56, ich bin schon 58. Ich habe nachgerechnet. Guck, ich habe dich jünger gemacht. Ich finde, du klingst wie 56. Ja, 56 geboren. Ja, siehst du. Um was geht's bei dir, Maria? Ja, du hattest, glaube ich, letzte Woche eine Frau, die gesagt hat, oder die, also dass im Grunde, oder dass ihr Mann nicht mehr... oder ihr Freund nicht mehr so auf sie scharf ist. Genau, also genau. Sie hat halt geschildert und du hast dann gesagt, ja, da gibt's eigentlich nur eine, wie soll ich das sagen, eine Erklärung, dass der Typ ist einfach nicht mehr scharf auf dich. So habe ich's gesagt, ja. Genau. Oder so. Er ist schwul. Ja, gut, okay, das kann natürlich auch noch sein. Könnte vielleicht auch sein, ja. Ja. Aber du hattest nur so gesagt, er ist einfach nicht scharf auf dich. Ja, weil die jahrelang haben die nichts miteinander gemacht. Genau. Mhm. Oder er hat halt keine Lust auf sie, dass, glaube ich, die Initiative immer von ihr ausging. Genau. So, und dann so hatte ich das zumindest verstanden. Sie soll sich dann, wenn er das nicht will, woanders holen. So, und da habe ich mich so erinnert gefühlt an meine Geschichte. Also, ich bin der Meinung, so wie es... Homosexuelle, Bisexuelle und Heterosexuelle gibt es auch Asexuelle. Mhm. Und dazu zähle ich mich. Ja, gibt es in der Tat, ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es kann auch eine Liebe ohne Sexualität geben. Absolut, bin ich auf deiner Seite. Das Problem ist nur, wenn in einer Konstellation einer den Sex will und der andere den nicht geben kann, dann haben wir das Problem. Wenn beide es nicht wollen, ist es wunderbar. Ja gut, aber das ist wahrscheinlich schwieriger zu bekommen wie 6 richtige im Lotto. Wie ist es denn bei dir? Bist du in einer Beziehung? Ja, also wir haben uns 83 kennengelernt. Ja. Und ihr habt keinen Sex miteinander? Keinen? Ja, also von meiner Seite geht das aber aus. Also er hat schon gerne gewollt. Mhm. Und wie lange habt ihr jetzt schon nicht mehr miteinander geschlafen? Wie viele Jahre? Habe ich ihn gefragt, weiß ich gar nicht mehr. Aber es sind schon ein paar Jahre. Mhm. Weil also, du hast keine Lust mehr. Ich habe eigentlich nie Lust richtig gehabt. In deinem ganzen Leben nicht? Auch nicht als junge Frau? Bitte? Auch nicht als junge Frau? Nein, also wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Es ging immer von den Männern aus und es hat halt dazugehört. Mhm. So, du hast in der Tat recht. Es gibt Menschen, die asexuell sind, von Natur aus. Und dann gibt es Menschen, die asexuell sind oder die kein großes Interesse an Sexualität haben, weil ihnen in Sachen Sexualität mal etwas Schlimmes angetan wurde. Ist das bei dir der Fall? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Also ich habe beim ersten Mal einen ganz, ganz, ganz lieben, vorsichtigen, erfahrenen Mann gehabt. Mhm. Und das erste Mal war also schön. Mhm. Für das erste Mal. Wenn ich so höre, wie es woanders gegangen oder was andere so erzählen, habe ich in der Richtung sehr viel Glück gehabt. Du masturbierst auch nicht. Doch. Doch. Na, also, ja. Also dann ist ja doch ein bisschen Lust, Sehnsucht da. Ja. Aber ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Das ist eine körperliche Ebene und ja, und dann die Fantasie. Naja, aber der klassisch asexuelle Mensch, der befriedigt sich auch nicht selbst. Der hat einfach gar kein Interesse an Sexualität. Ja, aber das ist inzwischen auch eingeschlafen. So. Also ich vermisse es nicht mehr. Also am Anfang war es halt so, dass ich meinen Körper besser oder den Rhythmus besser gefunden habe. Mhm. So, und er hat alles sich bemüht und gemacht und getan und das hat halt nicht so funktioniert. Und das fand ich so fürchterlich schade. Ja, und dann haben wir gedacht, lassen wir es einschlafen. Aber wenn er, wie du gerade gesagt hast, er hat ja schon Lust und Interesse. Wie geht er denn dann damit um, dass du nicht mehr mit ihm schlafen willst? Da habe ich auch wieder Glück gehabt. Ich denke schon, dass er da Verständnis dafür hat. Allerdings guckt er sich diese Pornogeschichten auf dem Internet an. Mhm. Und ich bin nicht dagegen, dass er das macht. Ich habe ihn auch. Er sagt, naja, irgendwo muss ich ja mal dahin damit. Ja, ja, natürlich. Also prinzipiell, sag ich mal, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist nur, dass diese Sachen völlig frauenverachtend sind. Mhm. Und die werden ja deswegen produziert, weil sich Männer die angucken. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Frauen sich die gerne angucken. Also ich habe sie mir auch mal angeguckt, aber ich fand es einfach nur abstoßend. Mhm. Ja, und ihr funktioniert ja auch anders als wir in Sachen Sexualität. Ihr wollt dann irgendeine Romantik im Porno haben, die uns natürlich völlig langweilt. Wir wollen harte Fakten sehen. Aber ja, ist ein anderes Thema. Und keine Kommunikation. Genau. Und drei Leute in alle Löcher und oder drei Männer in alle Löcher oder. Sag mal, Maria, würdest du denn deinem Partner zubilligen, wo du es ihm nicht geben kannst, dass er sich sogar von außen Sexualität holt bei einer anderen Frau? Solange er zu einer Prostituierten gehen würde oder solange das ein einmaliger Seitensprung ist, denke ich ja, wenn er mir davon erzählt. Mhm. Okay. Dass er es nicht hinter meinem Rücken macht. Das ist ja schon sehr, sehr tolerant, sehr offen. Ja, ich habe ja kein Recht dazu. Ja, das finde ich toll, dass du es so sagst und dass du so eine Einstellung hast. Aber wenn das ein Verhältnis werden würde. Okay, dann ist es komplizierter. Nicht, wie ich damit umgehen würde. Also wenn es nur einmalige Sexgeschichten wären, wäre es dir wurscht? Das weiß ich nicht, weil von diesem Zeitpunkt aus ja. Mhm. Gut. Aber dann tatsächlich geschehen ist. Muss man dann mal gucken, wie es läuft. Ja. Ich hoffe, dass ich dann auch noch so gelassen und tolerant reagieren kann. Und also, ich lasse ihm auch alle Freiheiten. Er war allein in Ibiza, er fährt alle Nase alle paar Wochen zu seiner Musik. Mhm. Aber würdest du es denn eigentlich überhaupt gerne wissen wollen? Oder könntest du nicht auch den Standpunkt haben, ach, er soll sich das holen und was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß? Nein. Glaube ich nicht. Du willst es wissen. Das ist vielleicht ein bisschen masochistisch, weil so einfach wegstecken könnte ich das wahrscheinlich nicht. Aber du willst wissen, was los ist. Ehrlichkeit eins der größten, Verbindungen zu einem anderen Menschen ist. Wenn die Ehrlichkeit nicht mehr da ist, glaube ich, würde mich mehr verletzen, als dass ich dann mit dieser Situation umgehen müsste. Ich verstehe. So, Maria, das ist eine Rückmeldung auf unsere Anruferin von letzter Woche. Ich danke dir sehr herzlich. Du bist eine sehr tolerante Frau. Und wenn das so geregelt wird, ist das doch alles in Ordnung. Ja, ich habe ihn dann auch gefragt. Ich habe das erzählt, ne? Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, warum bist du eigentlich mit mir zusammen? Ich meine, das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Und dann meinte er halt, ja, er wäre halt eine treue Seele. Mhm. Und das ist ein Kompliment auch für dich. Ja, warte. Hoffen wir mal. Nein, natürlich, natürlich. So. Natürlich. Jetzt habe ich aber noch was ganz anderes, was mir sehr am Herzen liegt. Hast du noch drei Minuten? Ich finde die Leitung sehr anstrengend, dich zu verstehen. Aber sag mal das Stichwort, um was es geht. Also es geht um die Flüchtlingsproblematik. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema. Sollen wir das mal uns mal vertagen? Was würdest du denn dazu sagen wollen, nur mal so als Stichwort? Also ich finde es grauenhaft, was es da für Reaktionen drauf gibt. Also ich bin dann selbst in ein Asylantenheim hineingegangen. Mhm. Ich war vollkommen schockiert über das, was man Menschen antun kann. Jeder Hund, da würde das Veterinäramt ankommen und der Hund würde weggenommen werden, wo man da Menschen zusammenpfercht. Aber noch viel schlimmer finde ich, also ich habe dann auch den Bundesresidenten angeschrieben, habe ich keine Antwort bekommen. Und dann habe ich die Presse informiert und dann ist es ja sehr öffentlich gegangen. Aber was ich sagen möchte ist, es ist nicht unser Verdienst, dass wir zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Familie, in einem der reichsten Länder dieser Erde, wo Milch und Honig im Überfluss fließen, global gesehen, geboren worden sind. Also es ist ein Plädoyer für eine humanere und bessere Versorgung von Flüchtlingen und einem ordentlichen Umgang mit diesen Menschen. Also ich halte das für die größten Menschenrechtsverletzungen, die momentan in diesem Lande geschehen. Okay, dann nehmen wir das jetzt mal so hin, Maria. Vielleicht vertiefen wir das an anderer Stelle nochmal, aber auf jeden Fall gut, dass du es so nochmal gesagt hast oder so gesagt hast. Ja, aber und die meisten Menschen machen sich nicht bewusst, dass es nicht unser Verdienst ist. Ja. Wir können jeder von diesen Flüchtlingen sein. Ja. Ja, die Deutschen waren ja auch schon mal Flüchtlinge, insofern die alten Leute kennen das ja auch. Ja. So, ich danke dir für das Statement und für die Rückmeldung zur letzten Woche und wünsche dir und deinem Liebsten alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Maria, ciao. Vielleicht machst du das ja, diese Flüchtlingsproblematik mal zum Thema. Was hältst du denn davon? Genau, da können wir mal gucken und dann rufen wir dich nochmal an, okay? Wunderbar. Tschüss. Danke, ne? Weiter so. Tschüss. Du kannst gut mit Leuten. Ach, jetzt habe ich sie. Entschuldige. So, jetzt ist Isabel und Isabel ist 24. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Isabel, heute ist nicht der Tag der guten Leitung. Du klingst auch ein bisschen verrauscht, aber wir versuchen es. Ja, okay. Um was geht's bei dir, Isabel? Also ich habe eigentlich den Grund gehabt, bei euch anzurufen, um den Leuten ein bisschen mehr Mut zu geben, zu kämpfen. Aha, das heißt, daraus schließe ich jetzt schon, dass du ein Schicksal hast, ein schweres Schicksal und gekämpft hast. Stimmt das? Genau, ja. Erzähl mal, was ist passiert oder was ist los mit dir? Also eine grobe Zusammenfassung, was relativ schwierig ist, weil viel passiert ist, aber so eine ganz kurze Zusammenfassung meines Lebens ist, dass mein Vater mich und meine beiden Schwestern mit 96 verlassen hat. Also ich war sechs Jahre alt. Da warst du sechs Jahre. Genau. Genau, meine Eltern, meine Schwestern sind 7 und 8 Jahre älter als ich. Und es ist dann aufgrund der Tatsache, dass mein Vater halt fremdgegangen ist mit einer Freundin meiner Mutter und er ihr das dann offenbart hat, hat meine Mutter einen Selbstmordversuch gemacht. Mhm. Und daraufhin wurde meine Mutter halt, ja, böse ausgedrückt, zwangseingeliefert in eine Psychiatrie. Mhm. Und dementsprechend haben wir dann bei meinem Vater gelebt, ich und meine Schwestern. Der es auch für eine sehr gute Idee gehalten hat, nach 3 Tagen, nachdem meine Mutter halt eingeliefert wurde, seine neue Freundin ins Haus zu holen, die wir bis dato nur als unsere Nachbarin kannten. Mhm. Und die hat dann bei uns gewohnt und dann hatten wir Haushaltshilfen. Mein Vater hatte halt auch einmal ganz andere, wichtigere Dinge zu tun, als sich um seine Kinder zu kümmern. Mhm. Dementsprechend waren wir halt irgendwie nur bei den Haushaltshilfen und als er gemerkt hat, dass es irgendwie anstrengend ist, gute Haushaltshilfen zu finden, hat er meine Mutter, nachdem sie nach 5 Monaten wieder quasi aus der Klinik rausgekommen ist, hat er irgendwann meiner Mutter gesagt, ja, wenn du deine Kinder sehen willst, dann kannst du bei uns als Haushaltshilfe arbeiten. Nein. So, ja. Moment mal, das muss man sich erstmal klar machen. Die Mutter ist in der Psychiatrie. In eurem Haus, bei deinem Papa, wohnt die neue Lebensgefährtin. Genau. Und dann kommt deine arme Mama aus der Psychiatrie. Und dein Vater sagt, du kannst ja kommen und bei uns Haushaltshilfe sein. Ohne Geld natürlich. Also die Bezahlung quasi für ihre Dienste war, dass sie die Kinder sehen durfte. Das ist ja unglaublich. Hat deine Mutter das gemacht? Ja. Wie viele Jahre? Also man muss dazu sagen, sie hat das gemacht 5 Monate ungefähr. Mhm. Mhm. Weil dann mein Vater sich entschieden hat, also tatsächlich aus dem Haus auch auszuziehen, mit seiner neuen Freundin und hat meine beiden Schwestern mitgenommen. Und wo ist deine Mutter geblieben und du? Also wir sind halt erstmal in dem Haus geblieben, was damals noch meinen Eltern gehört hat, was dann halt verkauft wurde, aufgrund der Scheidung, also ne, mit Rechtsstreit, bla bla bla. Ja. Und und ich wollte halt auch gern zu meinem Vater eigentlich im ersten Moment, weil mein Vater halt hat halt auch immer zu uns gesagt, ja, eure Mutter ist jetzt bekloppt und die ist verrückt und diese 5 Monate, wie verliefen die denn? Was war da für eine Atmosphäre im Haus? Also ich habe noch ein paar Erinnerungsfetzen, aber ich weiß halt auch relativ viel von den Erzählungen meiner Mama, dass es tatsächlich so war. Also sie hat bei mir im Zimmer, ich hatte ein eigenes Kinderzimmer damals schon, auf dem Feldbett geschlafen, durfte ihren Koffer nicht ausräumen, weil mein Vater gesagt hat, sie soll sich nicht zu heimisch fühlen und hat dann bei mir im Zimmer geschlafen und hat dann halt tatsächlich auch geputzt, gekocht, alles gemacht, was meines Vaters gewechselt und wir brauchen nicht darüber sprechen, was da halt auch tatsächlich war. Und wie hat deine Mutter sich mit der neuen Frau verstanden von deinem Vater? Naja, das war ja mal ihre Freundin. Na gut, aber das war dann nicht mehr ihre Freundin. Richtig, und die neue Freundin meines Vaters, also tatsächlich jetzt auch meine Stiefmutter, weil die haben auch geheiratet danach, also meine Stiefmutter und meine Mutter waren dann halt, haben halt nicht mehr miteinander gesprochen. Meine Stiefmutter hat meine Mutter ganz abwürdig und widerlich behandelt und tatsächlich auch schon mal im damaligen Scheidungsstreit, Schrägstrich, das würde jetzt zu viel aus. Mein Vater wollte mich zwischendurch mal kurz entführen, in Anführungsstrichen, weil er gemerkt hat, er muss für mich Unterhalt zahlen. Okay, und dann also, wollte das ist er mich eine, mitnehmen, bla bla bla. Ist eine sehr komplizierte, komplizierte Geschichte, merke ich gerade schon. Genau. Ja. Also die fünf Monate. Ich habe kein gutes Verhältnis mehr, um das abzuschließen. Okay. Du bist dann mit deiner Mutter, du bist dann bei deiner Mutter geblieben. Genau. Ja, und, weil mein Vater halt gesagt hat, deine Mutter braucht auch ein Kind und du bist auch viel zu jung. Okay. Und ich muss so viel arbeiten und deswegen hat er mich dort gelassen. Dann bin ich bei meiner Mama geblieben. Bis du erwachsen wurdest. Genau, also wir sind dann irgendwann aus dem Haus ausgezogen, aber ich habe tatsächlich bei ihr gewohnt, bis ich 17 war. Mhm. So, nun bist du heute 24 und hast gerade gesagt, ich rufe an, um anderen Leuten Mut zu machen. Welche Art von Mut willst du machen? Genau, also im November 2012, das würde jetzt zu weit ausholen, aber es ist relativ viel in meinem privaten Leben passiert, also 6,5 Jahre Beziehung zu meinem damaligen Freund zu Ende gegangen, hin und her. Und dann ist die Depression komplett ausgebrochen bei mir. Deine Depression, also, das heißt, du bist depressionserkrankt. Richtig, also die Diagnose, die damals in der Klinik gestellt wurde, also ich bin im Februar 2013 in eine psychosomatische Klinik eingeliefert worden, aufgrund von Selbstmordgedanken und so weiter. Die Diagnose war halt eine Depression in Kopplung mit Burnout. Weil die letzten Monate, bevor ich in die Klinik gegangen bin, habe ich halt 70 Stunden die Woche gearbeitet nach der Trennung meines Freundes, glaubst um du, halt nicht mehr nachdenken du, zu müssen. Ja, glaubst du, dass diese Depression auch einen Zusammenhang findet mit dieser schrecklichen Vorgeschichte, die du gerade erzählt hast? Das weiß ich. Das ist so. Ja. Ja. Also das wurde auch tatsächlich auch in der Klinik festgestellt. Mhm. Und dem tatsächlich auch eine genetische Veranlagung. Mhm. Also bei meiner Mutter wurde das damals auch festgestellt, dass es tatsächlich auch irgendwie, es gibt wohl Menschen, die sind da prädestiniert, ja, für zu haben das und manche nicht. Ja. Wie geht es dir denn? Wie geht es dir denn heute, Isabel? Genau, also nachdem ich in der Klinik war 2 Monate, habe ich mich dafür entschieden, alles in meinem Leben zu ändern, was ich bisher hatte. Ich habe meine Wohnung gekündigt, meinen Job gekündigt, den ich bis dato hatte. Habe, und ich möchte jetzt ganz explizit sagen, das muss nicht jeder machen, aber ich bin ins Ausland gegangen für ein Jahr. Wohin bist du gegangen? Nach Mittelamerika, nach Nicaragua. Ah, was hast du da gemacht? Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und was genau hast du da gemacht? Ich habe mit Kindern auf einem Kinderspielplatz gearbeitet. Super. Und ich glaub, auch das, in Schulen. Das kann einen wirklich auch aus so einem persönlichen Tief rausholen, weil man in komplett andere Lebensumstände gerät und ganz anders gefordert wird. Also ich glaube, es war gar nicht unbedingt die soziale Arbeit. Die, also soziale Arbeit an sich ist was Tolles und ich unterstütze das, aber ich glaube, es war nicht die Tatsache der sozialen Arbeit, die mir geholfen hat, sondern die Tatsache, weg zu sein aus meinem normalen Umfeld. Jetzt bist du wieder zurück. Hat es gewirkt? Bist du weiterhin stabil? Ja, also ich bin tatsächlich so weit, und das kann ich mit ganz geschwollener und stolzer Brust erzählen, dass ich seit letzte Woche Montag ohne Antidepressiva leben kann. Ja, super, das ist ja toll. Angefangen langsam die Antidepressiva abzusetzen und habe seit letzter Woche Montag das erste Mal seit 2 Jahren keine Tabletten mehr genommen. Super, ich gratuliere dir sehr dazu, Isabel. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und danke, dass du uns so einen Einblick hast in dein Leben verschafft. Und dieser Tipp oder diese Idee, dass du die jetzt mal so weitergegeben hast, als Anregung vielleicht auch andere Leute, die eventuell so etwas in ihrem Leben auch arrangieren könnten. Das kann nicht jeder sowas ins Ausland gehen, aber natürlich. Es muss ja auch nicht immer aber das Ausland sein. Aber es geht auch in Deutschland, denke ich. Genau, ganz also genau. Einfach das Lebensumfeld zu ändern. Genau, Job genau. Und Wohnung. Finde ich eine sehr gute Idee und eine sehr gute Anregung. Dafür danke ich dir sehr herzlich und drücke dir so richtig die Daumen, dass du jetzt weiter ohne die Medikamente auskommst und dass es dir weiterhin sehr gut geht. Vielen Dank, Dankeschön. Alles Gute, Isabel. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800-220-5050 hier ist Sabine. Sabine ist 54. Guten Morgen. Ja, schön. Guten Morgen. Guten Morgen, Sabine. Weswegen hast du hier angerufen? Ja, ich weiß mir keinen Rat mehr. Ich denke, mein Mann leidet unter Sexsucht. Mhm. Wie alt ist dein Mann? Er ist 53. Der leidet unter Sexsucht. Also ich weiß es nicht, ich denke mal. Was führt dich denn zu der Annahme? wir sind jetzt 8 Jahre verheiratet. Ich kenne ihn seit 10 Jahren. Ja. Und es ging eigentlich so 2 Jahre gut. Und dann ging das los. Telefonrechnungen von 300, 500, 600 oder 1000 Euro im Monat. Hat er bei so Sex-Hotlines angerufen? Ja, ja. Mhm. Ja, und ich habe ihn auch drauf angesprochen. Ja, was sagt er? Gesteht er das, dass er so viel da anruft? Er sagt, das ist, er macht es nicht wieder. Und aber er macht es trotzdem immer wieder. Ja, ja. Mhm. Und dann gibt es denn außer des Telefonierens, zwingt er dich auch oft oder nötigt er dich auch oft zum Sex? Nein, das nicht. Gar nicht. Hast du den Eindruck denn, dass er vielleicht auch fremd geht? Nein, auch nicht. Also seine vorige Frau, also seine Ex-Frau, die hat sich auch deswegen schellen lassen, weil er extreme Telefonrechnungen hatte, so wie ich das dann im Nachhinein so mitgekriegt habe. Hast du ihn denn schon mal erwischt, wie er oder dass er telefoniert? Nein, weil ich das Problem ist, er arbeitet tagsüber und ich arbeite abends erst und komme erst nachts nach Hause. Mhm, mhm. Bezieht sich denn jetzt diese Sexsucht deiner Auffassung nach ausschließlich auf dieses Telefonieren? Ja, ich denke mal, dass er so ein Problem hat, dass er, der braucht das Telefonieren, das ist so eine Art für ihn, Sex auszuleben. Ich weiß es nicht. Ist das denn jetzt so die letzten Jahre so, dass die Rechnung so hoch ist? Also ja, voriges Jahr war es extrem, da war das ein Monat 600 Euro, der nächste Monat waren 1000 Euro. Boah. Und dann, jetzt habe ich jetzt mitgekriegt, dass auf dem Handy jetzt auch über 200 Euro, nächsten Monat waren es 135 Euro. Also und was genau sagt er denn, wenn du das immer und immer wieder mitbekommst und ihn darauf ansprichst? Ja, er sagt gar nichts. Er sagt nichts. Er spricht nicht drüber. Er igelt sich ein. Also wenn du ihn ansprichst, schweigt er? Ja. Er streitet es nicht ab, aber er sagt auch nicht, ja, ich mache es. Ja, so ist es. Dann stehst du sprichst ihn an und hältst deine Reden oder bist am Weinen und er sagt nichts. Ja, ich habe ihm auch schon gesagt, ich kann nicht mehr, ich lasse mich scheiden, ich ziehe mich aus. Mhm. Ich ziehe aus und ich kann nicht mehr. Wie oft habt ihr denn noch Sex miteinander? Die letzte Zeit war es eigentlich recht oft, aber dann jetzt irgendwie, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Mhm. Du hast das wahrscheinlich dann auch ständig im Kopf, wenn... Ja. Mhm. Woher bist du so sicher, dass er nicht nebenher zum Beispiel auch zu Prostituierten noch geht? Ach, da hat er gar nicht die Zeit für, er arbeitet 12 Stunden am Tag. Naja, für eine Prostituierte hat man immer irgendwie zu auch viel fahren. Nee, das würde ich merken, auch geldmäßig. Und eine Freundin oder eine Beziehung, eine Affäre hat er auch nicht nebenher? Hatte er. Hatte er auch noch? Hatte er mal, aber das habe ich auch mitgekriegt. Also, naja. Das hast du mitbekommen und dann hast du ihn damit konfrontiert? Hat er da auch wieder nichts gesagt? Ja, da hatte ich gesagt, das stimmt nicht. Und naja. Und wie kam es, dass das dann aufhörte? Aufgehört, ja, mit der Beziehung, weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich bin also total ratlos. So viel redet ihr nicht miteinander. Doch schon, aber er spricht ja nicht drüber, wenn ich ihn daraufhin anspreche. Wie ist denn sonst so die Stimmung in eurem Leben und in eurer Ehe? Ja, wie gesagt, wir sehen uns nicht viel. Ich arbeite 6 Tage in der Woche. Mhm. Na gut, aber es gibt ja auch schon mal Wochenenden. Ich habe kein Wochenende. Ich arbeite jedes Wochenende. Ach so. Das ist natürlich für eine Beziehung auch nicht so toll. Ja, das weiß ich selber. Aber was will ich machen? Wie, du arbeitest 8 Tage in der Woche? 6 Tage. Darf ich mal fragen, was du machst? Ich bin Köchin in der Gaststätte. Ach so. Und das sind 6 Tage. Das heißt, du hast nur einen Tag frei in der Woche? Ja, nur Montag. Boah, das ist ja hart. Ja, klar. Wie viele Jahre machst du das schon? Also, 5 Jahre. Geht das nicht total an deine Kräfte und an die Substanz? Na ja, klar. Ja, ja. Also abgesehen jetzt mal von der Ehe, auch für dich. Von wie viel Uhr bis wie viel Uhr arbeitest du? Naja, ich arbeite von Dienstag bis Freitag von 16 Uhr bis Schluss ist bis 22 Uhr ungefähr. Mhm. Und am Wochenende habe ich Teilungsdienst, da fange ich früh um 11 an und bis um 2 und dann nochmal von 5 bis Schluss ist um 10, 11, je nachdem. Also alles so ein bisschen durcheinander und er arbeitet dann auch noch und dann kommt man kaum miteinander zusammen. So ist es. Kritisiert er das, sagt er? Ja, natürlich. Mhm. Hast du dir mal überlegt, vielleicht die Arbeit, eine andere Arbeit zu suchen, die geregelter? Ja, das habe ich schon versucht, aber ich bin 54. Ja, ja, ich weiß, einfach gesagt, das getan. Ja. Ja, ist mir schon klar. Ich krieg keine Arbeit mehr. Ich werde geschätzt und so, aber in meinem Beruf, aber was soll ich machen? Da steigt man nicht so leicht aus, wenn man einen guten Job hat. Und ich habe auch Angst, wenn ich jetzt sage, ich höre jetzt auf und verlasse mich jetzt darauf, dass er verdient recht gut. Mhm. Aber wenn das jetzt eskaliert, die ganze Sache, ja, dann habe ich überhaupt nichts zum Überleben. Seit wie lange macht dir das seelisch so richtig zu schaffen mit deinem Partner? 6 Jahre. 6 Jahre. So fing es ja an, du hast es gerade erzählt. Ja. Das geht schon wirklich sehr an die Psyche ran. Es kann ja eigentlich nicht so weitergehen, Sabine. Nee. Es kann eigentlich nicht so weitergehen. Du bist sehr unglücklich. Ihr redet nicht richtig darüber. Ihr seht euch nicht richtig. Es ist alles, alle Vorzeichen sind kompliziert. Was denkst du denn so im Stillen, wenn du so für dich überlegst, wie sollen die nächsten 10 Jahre oder die nächsten, 10 Jahre, die nächsten 2, 3 Jahre verlaufen? Was denkst du dir? Ich weiß es nicht. Man kann ja nicht einfach immer und immer so weiterwursteln. Nein, aber ich habe doch keine Alternativen. Ich versuche ja andere Arbeit zu kriegen, aber in meinem Alter ist es schwer. Nein, ich meine jetzt nicht nur bezogen auf die Arbeit, sondern eben auch bezogen auf die Ehe und auf das. Ja, das sind doch die Alternativen. Bleibe ich tagsüber, arbeite ich tagsüber und bleibe abends zu Hause? Ja, ich brauche eine andere Arbeit, aber ich kriege keine andere Arbeit. Ja, aber die Frage ist ja auch, ob sich an der Situation in der Ehe und am Verhalten deines Mannes etwas verändern würde. Nee, das weiß ich nicht. Nee, das weiß man nicht. Es kann sogar sein, dass es genauso weiterliefe, wenn du Hausfrau wärst und wärst den ganzen Tag zu Hause. Ja. Wer weiß es? Ja. Bist du ein Typ und ist er ein Typ dafür, dass ihr mal eventuell 1, 2, 3, 4 Mal zu einer Eheberatung gehen könntet? Ich schon. Eher weiß ich nicht. Hast du denn den Eindruck, dass er auch irgendwie unzufrieden mit euch so im Allgemeinen ist? Ich tendiere immer noch dazu, dass er ein Problem hat, ein dolles Problem. Seine Mutter ist an Krebs gestorben. Mhm. Das erste Mal, als das losging, da war er 14. Mhm. Und seine Schwester ist auch sehr früh hier aus dem Haus raus und ich glaube, da hat das angefangen mit seinen Problemen. Ja, ja, verstehe. Und ich tendiere immer noch dahin, dass er ein unheimliches Problem hat. Er hat auch unheimliche Probleme, allein zu sein. Er kann nicht allein sein. Mhm. Da geht das auch mit dem Telefonieren los. Vorschlag, Sabine. Ja. Schlag ihm das doch mal vor. Ja. Du kannst es ja, sag es ihm ohne Vorwurf. Wenn man einen Vorwurf macht, macht der andere meistens zu. Mhm. Sondern erklär es ihm einfach, dass du unzufrieden bist und dass irgendwie es ja nicht so gut läuft. Und bitte ihn nur, schlag doch vor, ob ihr da mal zusammen hingeht. Mhm. Wenn er sich wirklich sträubt und weigert, dann gehst du mal alleine dahin. Mhm. Das ist auch gut und das kann man auch machen. Das heißt, du hast ja hier auch angerufen, um dich mal auszutauschen mit jemandem. Ja. Dann hast du da auch zunächst mal einen festen Ansprechpartner und man kann dann, da habt ihr ja noch viel länger Zeit als wir hier in der Sendung, darüber beraten, was vielleicht so im Einzelnen getan werden kann. Ich rate dir das schon dringend, denn das, was im Moment läuft und sechs Jahre gelaufen ist, nämlich, dass du alles so für dich behältst und runterschluckst, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da wirst du traurig und seelisch krank von. Du hast ja schon geweint gerade, als du angefangen hast zu erzählen. Sabine, ich habe hier auch eine sehr nette Sabine heute Nacht sitzen. Das ist meine Psychologin, die die Sendung begleitet. Ich möchte gerne, dass die Sabine dich nochmal anruft und dich auch nochmal berät, was du genau und was ihr genau machen könntet. Ja. Einverstanden? Ja. Gut. Dann bitte ich dich aufzulegen und zu warten, bis Sabine dich anruft, okay? Ja, danke. Sehr gerne. Und ich wünsche dir und euch wirklich viel Glück und alles Gute. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.31 Uhr und morgen ist Themennacht. Und in der AD geht es diese Woche um das Thema Toleranz und wir haben das ein bisschen rumgedreht und wollen uns über Intoleranz unterhalten. Und ich frage euch, was ihr nicht akzeptieren könnt. Das Thema heißt, das kann ich nicht akzeptieren. Gibt es Menschen in eurer Umgebung, die ihr nicht akzeptieren könnt? Vielleicht, weil sie eine andere Religion haben als eure. Vielleicht könnt ihr die Moralvorstellungen der katholischen Kirche nicht akzeptieren. Vielleicht könnt ihr eine bestimmte Sexualität nicht akzeptieren. Vielleicht ist euer Sohn plötzlich schwul geworden oder hat es euch gesagt und ihr sagt, das kann ich nicht akzeptieren. Vielleicht könnt ihr auch Sexualität vor der Ehe nicht akzeptieren. Oder vielleicht einen extremen Lebensstil von jemandem, den ihr gut kennt. Ihr sagt, das kann ich so nicht hinnehmen, das kann ich nicht akzeptieren oder vielleicht auch eine bestimmte politische Ausrichtung. Also ich frage euch ganz klar, wo sind bei euch so die Grenzen? Wo sagt ihr, Schluss, aus, das akzeptiere ich nicht, da habe ich keine Toleranz für. Ich würde gerne mit euch darüber morgen diskutieren, vielleicht auch ein bisschen streiten, auf jeden Fall darüber reden. Meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Unsere bekannte Nummer, die ist kostenfrei geschaltet, wie immer ab 0 Uhr. Das Thema, das kann ich nicht akzeptieren. Ich bin sehr gespannt, was ihr morgen mir erzählen werdet, was ihr nicht akzeptieren könnt. Hier ist Markus. Markus ist 41. Guten Morgen, Markus. Hallo, Domian. Hallo, Markus. So, jetzt sind wir beide dran. Um was geht's? Ja, ich wollte mal sagen, mein Bruder hat mich also lange Zeit gequält und misshandelt und ich wollte das einfach mal zur Sprache bringen, weil viele Leute sind dann in solchen Situationen so gefangen in dieser Angst, dass man da nicht rauskommt, dass man sagt, warum hast du dich nicht gewehrt oder warum hast du da nichts gegen gemacht? Ja, wie alt warst du denn, als dein Bruder das mit dir gemacht hat? Oh, das fing in ganz frühen Jahren an. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin 6 Jahre alt gewesen, da hat er mir das erste Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Also da fing das schon an. Und bis zum wievielten Lebensjahr? Also das letzte Mal war, wie ich 35 gewesen bin, wo dann also das letzte Mal die körperliche Gewalt da gewesen. Das heißt, so lange, als du schon ein richtig erwachsener Mann warst, hat er dich noch körperlich malträtiert? Ja, ja, klar. Und der hat mich auch immer, also ich war auch, also nicht, ich konnte auch keine eigenen Entscheidungen treffen oder so. Alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, musste ich mit dem irgendwie abklären. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann gab es wieder, ich sag mal, aufs Maul. Ne? Gehen wir nochmal in die Kindheit zurück. Der hat dich als Kind, wie viel älter ist er? 3 Jahre. 3 Jahre. Aber, der hat dich als Kind wirklich oft geschlagen. Ja, sehr oft, ja. Sehr oft. Ja. Haben das deine Eltern oder eure Eltern nicht mitbekommen? Ja, meine Eltern sind geschieden und meine Mutter musste arbeiten gehen und war dann halt auch oft nicht zu Hause und ist dann abends putzen gegangen und so. Und da war dann halt die Zeit, wo er dann richtig losgelegt hat. Ne? Also, hast du dich immer ausgeweint bei deiner Mutter? Ja, ich hab's versucht, ne? Aber das ist halt auch der tolle große Bruder gewesen, der sich dann halt auch immer gut darstellen konnte und ich als Nesthäkchen konnte mich auch gar nicht so ausdrücken, ne? Und konnte da auch gar nicht so wenn du so zurückdenkst, was wenn man das überhaupt sagen kann. Was war das Schlimmste, was er mit dir gemacht hat? Das Schlimmste war, also da gibt's zwei Sachen, die recht extrem waren. Also einmal hat er mich in den Schrank reingetreten und hat mich 4 Stunden im Schrank gelassen. Da warst du Kind? Ja, da war ich so 12, 13. Mhm. Und dann einmal, da war ich so 14, 15, da war ich dann mit meinen Kumpels, haben wir halt draußen rumgehangen und ich habe dann eine Zigarette geraucht und dann kam er an und hat mich von meinen Kumpels zusammengetreten. Mhm. Also so. Aber extrem, also richtig, ne? Also du warst verletzt? Ja, also ich konnte 3 Tage nicht richtig laufen und... Und das hat die Mutter auch nicht mitbekommen? Ja, ich habe das halt auch immer versteckt, ne? Mhm, ja. Weil du wahrscheinlich auch Angst hattest, dass du dann nochmal einen von ihm draufkriegst, wenn du ihn verpetzt. Ganz genau, ja. Und das Problem ist auch gewesen, der ist nachher meiner Mutter gegenüber auch handgreiflich geworden. Ne? Der hat meine Mutter auch einmal weggetreten. So, als du dann älter wurdest, da warst du irgendwann 20, 25, 28, 30, da hat er dich immer noch geschlagen? Wie und warum? Wenn irgendwelche Probleme gewesen sind, wenn meine Mutter irgendwelche Probleme mit mir gehabt hat, dann ist sie zu meinem Bruder gegangen und hat gesagt, ja, hör mal, so und so, der Markus hat das und das wieder gemacht. Und dann kam mein Bruder, hat mich beiseite genommen, hat mich richtig vertrimmt und hat gesagt, und du machst unserer Mutter keine Schande mehr und du machst dir keine Sorgen mehr, ansonsten siehst du, was passiert. Hast du dich denn dann, als du ein erwachsener Kerl warst, gewehrt gegen ihn? Habe ich mich gar nicht getraut. Hättest du keine Chance gehabt? Nee. Also das ist, muss man auch noch sagen, der ist unheimlich massiv. Also es ist echt eine Riesenkante. Mhm. Und das heißt, du hast das alles immer über dich ergehen lassen, auch als Erwachsener? Ja. Und dadurch bin ich total abgestürzt. Ne? Also was heißt das? Ich habe dann, irgendwann habe ich halt alles nicht mehr ertragen können und habe dann Drogen genommen. Ne? Mhm. Welche Drogen? Ja, die härteste Droge, die man nehmen kann. Das wäre? Ich bin dann heroinabhängig geworden, weil ich wollte einfach aus dieser Welt raus. Ne? Bist du heute immer noch abhängig? Ich bin jetzt in einem Polamidon-Programm und bin ganz niedrig dosiert und habe aber auch keinen Beigebrauch oder sonst irgendwas. Ne? Du sagst, ja, das letzte Mal... Da warst du 35 Jahre alt, als er dich geschlagen hat. Ja. Wie kommt es, dass jetzt sind 6 Jahre vergangen, wie kommt es, dass er dich in diesen 6 Jahren nicht mehr geschlagen hat? Wir haben gar keinen Kontakt mehr. Also der Kontakt ist komplett abgebrochen. Mhm. Also ich habe halt auch einen Betreuer und der sagte, ich muss mich komplett lösen. Ansonsten kriege ich mein Leben gar nicht mehr auf die Reihe. Ne? Und weiß deine Mutter das heute, was für ein Drama da passiert ist zwischen euch? Ja, die weiß das, aber ist auch sehr schwer, mit ihr darüber zu reden, weil das ist natürlich auch ihr Sohn. Ne? Aber wiederum, dieser Sohn hat sie doch auch schon geschlagen. Ja, aber das ist halt die Mutter. Ne? Hast du das Gefühl, dass deine Mutter schon irgendwie auch zu ihm hält? Nee, also eine ganze Zeit lang hat sie das nicht hören wollen. Und mittlerweile weiß ich, dass sie also da auf meiner Seite ist, also dazu sagt, dass ist schon ganz schlimm gewesen, was da passiert ist. Aber sie hat mit ihm auch noch Kontakt? Ja, aber ganz, ganz selten. Also er hat sich uns abgesagt. Also irgendwann ist es dann so gewesen, dass er gesagt hat, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, der nimmt Drogen und. Mhm. Und dann sagt er auch noch, ich bin das schuld und das kann ja gar nicht sein. Das heißt, dieser Mann hat wirklich 35 Jahre Macht über dein Leben ausgeübt. Ja, massiv. Und dich insofern auch kaputt gemacht, dass du in die Drogen abgerutscht bist. Ja. Da kann man schon sagen, dass er schuld ist. Also, ja, ich sag jetzt mal so, Drogen nimmt man ja selber, da hält einem keiner die Pistole an den Kopf oder so, ne? Aber er nimmt keiner Drogen, weil die Spaß machen oder weil es schön ist oder sonst irgendwas, ne? Sondern weil man irgendwie aus einem Problem flüchten will oder weil man irgendwie die Realität abschalten will, weil man da nicht mehr mit klarkommt. Wobei ich ja immer noch gerade so denke, warum hast du dich, auch wenn der dir körperlich überlegen ist, warum hast du dich irgendwie versucht, dich zu wehren, als du dann Erwachsener warst? Ja, weil die Angst so groß war. Ja, aber das macht einen ja völlig kaputt, wenn man das alles in sich hineinfrisst und man fühlt sich dann ja auch so klein und so blöd jemandem gegenüber. Ja, man hat auch totale Minderwertigkeit. Ja, absolut. Ja, genau. Ja. Ja, ja, genau. Also du hast jetzt das Gefühl, dass du mit den Drogen das einigermaßen im Griff hast. Es hört sich ganz gut an, was du gerade gesagt hast. Ja, ja. Also ich sag jetzt mal, ich krieg 2 Milliliter Polamidon. Mhm. Also ist eine ganz, ganz geringe Menge. Also normale Mengen sind irgendwie so 60 Milligramm mhm. oder 100 Milligramm oder so. Und ich krieg jetzt noch 2 Milligramm. Also ich denke, ich bin da auf einem sehr guten Weg. Ja, wie lebst du? Bist du in einer Beziehung? Nee. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich dadurch geschädigt bin. Also Beziehung war auch immer so ein Thema. Da bin ich auch immer, ich sag mal, verarscht worden. Ne? Also die sind fremdgegangen, die Mädels haben mich ausgenutzt und solche Sachen. Und wie sieht es beruflich aus? Schule, Studium? Das Lustige ist, ich habe noch 10 Jahre bei dem in der Firma gearbeitet. Ach du Gott, das auch noch? Ja. Bei ja. dem, der hat eine eigene Firma und du hast bei dem gearbeitet auch noch? Ja, ja, ja. Ja. Ja, das ist aber schon masochistisch, du. Ja, ich wollte halt Geld verdienen. Ne? Ja, ich musste halt leben irgendwie. Ja, und gut, das ist ja nun... Ich bin nie kriminell geworden. Ich habe meine Drogen immer über die Arbeit finanziert. Ne? Das heißt, dieser Mann, der so schon so viel Macht über dich ausgeübt hast, war dann auch noch dein Chef? Genau, ja. Ja. Und nach 8 Jahren bin ich mal hingegangen und habe mal gefragt, ob ich mehr Geld kriege. Mhm. Und da hat er gesagt, das wäre ich nicht wert. Aber Markus, da musst du auch psychologisch an dich rangehen, dass du A, diese Zeit verarbeitest und das vielleicht auch im Nachhinein bearbeitest, warum du dich in eine solche Abhängigkeit von diesem Mann begeben hast, eben auch noch mit der Arbeit. Das hätte nicht sein müssen. Ja, das war auch so ein Druck aus der Familie, ne? Weil man gesagt hat, so du musst arbeiten, du musst dein Leben in den Griff kriegen und guck mal, der hat jetzt eine Firma, fang doch da an zu arbeiten, wäre doch toll. Hast du denn da wenigstens eine Ausbildung gemacht bei dem? Nee, ich habe eine Ausbildung als Parkett- und Fußbodenleger angefangen. Ja. Konnte die aber nicht zu Ende machen, weil dann irgendwann das mit den Drogen anfing und da war es dann gar nicht mehr möglich. Ja. Das heißt, du hast im Moment auch keine Arbeit? Nee. Du suchst? Ja. Irgendeinen Job? Irgendwo in dem Bereich? Mhm. Ja. Bist du auch noch in einer psychologischen Betreuung irgendwie? Ja, ich habe einen Betreuer, so beim betreuten Wohnen. Und mit dem also arbeite ich auch recht viele Sachen auf. Mhm. Dann habe ich natürlich auch einen Drogenberater, mit dem ich auch viel über die Sachen rede. Ja, und du der mir auch super Tipps gegeben hat, gesagt hat, ich muss mich da komplett rauslösen. Genau. Du klingst auch sehr reflektiert und ich habe auch einen guten Eindruck, dass du das schaffen wirst. Ich hoffe es. Ja, das sind schlimme Zeiten, die hinter dir liegen. Du bist wirklich durch die Täler gegangen, aber jetzt geht's bergauf. Das glaube ich schon. Ja, ich hoffe. Markus, ich möchte dir sehr gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Kann ja nicht schaden. Nee, ne? Auf keinen Fall. Nee. Genau. So, also mir tut das natürlich sehr leid, was dir passiert ist früher in diesen ganzen Jahren. Aber ich find's toll, dass du jetzt angefangen hast, dein Leben richtig in den Griff zu kriegen. Und das wird werden. Ich bin guter Dinge. Ich wünsche es dir auf jeden Fall von Herzen. Ja, ich wollte noch eine Sache sagen zu dem Sexualthema. Ich finde es ganz schlimm, dass Schwule, Lesben oder Transsexuelle oder was es da alles so gibt, dass die Leute immer auf die Sexualität beschränkt werden. Also es sind doch Menschen. Es ist doch scheißegal, was die Leute in ihrem Bett machen. Das hat doch eigentlich keinen Menschen zu interessieren. Mhm. Das wollte ich auch nochmal so loswerden. Das ist sehr gut. Ich bin sicher, dass wir morgen bei unserem Thema, das kann ich nicht akzeptieren, ganz andere Dinge zu hören bekommen. Aber sehr nett und sehr schön, dass du es so gesagt hast, Markus. Vielen, vielen Dank. Dir alles Gute und die Sabine ruft dich gleich an. Ja, ich danke dir. Ciao. Tschüss, Markus. Ciao. So, ihr Lieben, also nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema heißt, das kann ich nicht akzeptieren und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr eine ganz klare Meinung habt zu einem bestimmten Thema, zu bestimmten Menschen, über die ihr sagt, nein, hier ist Schluss mit lustig, hier ist meine Grenze, das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere den Glauben einer bestimmten Person nicht, das geht mir völlig auf den Sack, wie die ihren Glauben definieren. Ich kann die Sexualität nicht akzeptieren. Ich kann eine bestimmte politische Richtung nicht akzeptieren. Ich kann vielleicht auch eine Lebenseinstellung oder einen Lebensstil nicht akzeptieren. Meiner Freundin, meiner Nachbarin, meines Kindes. Was könnt ihr nicht akzeptieren? Heute ist ja alles immer so, dass man tolerant sein muss und das gehört zum guten Ton. Wir wollen morgen mal die andere Seite zu Wort kommen lassen und ich bin sehr interessiert daran, eure klare Meinung zu hören, wo ihr sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Hier ist Toleranz nicht angesagt. Das akzeptiere ich nicht. Das ist das Thema morgen und bitte, ihr könnt euch schon per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. So, Bettina 46, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo Bettina, um was geht's bei dir? Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir hatten vor ungefähr einem Jahr telefoniert und über das Böse gesprochen. Über das Böse, habe ich jetzt im Moment, geht's noch nicht in die Erinnerung, aber du wirst mich ein bisschen auf die Sprünge. Ja, meine Mutter, die mich abgelehnt hat und... Was war mit der Mutter? Die hatte mich abgelehnt und immer wieder weggesperrt in dunkle Kellerräume und du hast mir auch von einem kleinen Mädchen erzählt, die auch dafür gebetet hatte, sterben zu wollen. Und genauso ging es mir auch. Mhm. Ich wollte sterben. Wärmen wir das nochmal ein bisschen auf oder bringen es nochmal ans Licht. Wie alt warst du, als deine Mutter das mit dir gemacht hat? Ja, das fing an, da war ich noch ganz klein, Kindergartenalter, denke ich mal. Und das hat sich ja jahrzehntelang, sage ich mal, hingezogen und ich habe immer wieder die Ablehnung zu spüren gekriegt und im Januar 2012 hatte ich dann meinen seelischen Zusammenbruch und wollte halt sterben. Mhm. Und wie gesagt, dann habe ich nach dem Zusammenbruch auch, das hatte ich noch nicht gesagt, das wahre Gesicht von meinem Mann kennengelernt, der mich dann auch abgelehnt hat irgendwo und mir Vorwürfe gemacht hat, dass ich halt nicht mehr funktioniere. Dass ich immer wieder gesagt habe, ich kann nicht mehr, mir geht's so schlecht. Mhm. Und wie gesagt, ich habe viel versucht, um noch zu retten, was zu retten ist. Also du warst im Jahr 2012 in einer ganz großen Krise und wolltest eigentlich sterben. Ich wollte sterben, ja. Was ist jetzt der genaue Grund deines Anrufes? Weil ich gesagt habe zu unseren Kindern, es geht nicht mehr so weiter, uns kann nur... ein Wunder helfen. Und das ist jetzt passiert. Du hast zu unseren Kindern. Wie viele Kinder hast du? Wir haben drei. Drei. Wie alt sind die Kinder? Wir sind 15, 14 und 12. Ja. Und hast du gesagt, uns oder mir, bezogen auf Bettina, kann nur ein Wunder helfen. Und das ist jetzt geschehen. Was ist für ein Wunder geschehen? Genau. Und zwar ging es mir immer schlechter. Wie gesagt, ich habe ja Therapie gemacht und war auch in einer Traumaklinik. Und es hagelte halt zu Hause trotzdem immer wieder Vorwürfe. Ich konnte nicht mehr richtig laufen, es ging mir immer schlechter und eigentlich wollte ich mir nur einen Termin zur Fußpflege holen und habe dann einen unglaublichen Menschen kennengelernt. Bei der Fußpflege? Ja, das war eine Praxis, wo auch ein Physiotherapeut drin ist und der hat mich halt auch gesehen und den Wunsch geäußert, dass er mir helfen möchte und dass er mich behandeln möchte. Eine kleine Bitte, versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen, weil du bist schwer zu verstehen. Also du bist zur Fußpflege gegangen und hast da jemanden kennengelernt? Der auch seine Praxis dort hat, genau. Ja. Einen Physiotherapeuten, der aber auch Heiler ist. Der auch Heiler ist, genau. Mhm. Und ich hatte solche Angst. Ich habe solche Angst gehabt und habe gesagt, ich traue mich nicht. Und aber er wollte mir eigentlich helfen und dann hat mir das auch angeboten und dann habe ich mir nach Wochen überlegt, okay, ich gehe hin. Also du warst in einem seelisch extremen Tief. Ja, ich wollte wieder sterben. Dass du sterben wolltest. Entweder ich sterbe jetzt es muss irgendein Wunder geschehen. Ja, so, dann gerätst du an diesen Wunderheiler. Genau. Was hat der denn dann mit dir gemacht? Wie hat der geheilt? Also ich konnte ja erstmal nicht mehr richtig laufen. Das hat er dann in der ersten Behandlung schon, ohne mich überhaupt anzufassen, hat er das reguliert. Und ich habe gesagt, okay, ich glaube dran. Und dann natürlich auch mit Hand auflegen und alles so, ne? Und mein Denken hat sich komplett verändert. Ja, nochmal die Frage, du konntest nicht laufen. Warum konntest du nicht laufen? Ja, das war auch seelisch bedingt. Ach so. Ich bin immer wieder weggeknickt und bin auch gefallen und das war mein seelisches Leiden halt, dass ich dadurch diesen Bruch hatte und nicht mehr laufen konnte, dass die Kinder mir schon immer wieder gesagt haben, Mama, warum kannst du nicht laufen? Geh doch mal. Sag ich, Mama, kann ich mehr. Ja, so, und dann ist das ein Wunderheiler, die Hände auflegt. Was hat dieser Wunderheiler bei dir nun bewirkt? Ja, er spricht halt auch viel mit mir. Er hat auch für mich hat er eine sehr gute Verbindung zu Gott. Er spricht sehr viel von Gott und von der Bibel und macht mir Hoffnung. Aber dieses Handauflegen, das hat so eine Kraft irgendwie und mein Denken hat sich komplett verändert. Ich habe das heißt, du bist aus dem seelischen Tief, das dich fast in den Tod gerissen hätte, bist du raus? Ich bin da raus. Aufgrund dieses Wunderheilers. Genau. Der die Hände auflegt und der mit dir spricht, auch über religiöse Sachen und der dir seelisch einfach sehr gut tut. Ja. Das ist ja doll. Das heißt, dir geht es heute. Ich habe gesagt, okay, das mache ich jetzt und es geht mir da natürlich immer besser. Nur wenn ich nach Hause komme, kommt ja wieder dieser Druck nach unten, weil ich da diese Vorwürfe kriege. Und weiß denn dein Mann von dem Wunderheiler? Nein. Ah, warum hast du es ihm nicht erzählt? Na, weil ich Angst vor ihm habe, dass ich auch da Ärger kriege. Dass er sagt, das ist Hokuspokus und verschwende das Geld da nicht. Genau. Wie viel Geld musst du denn da pro Sitzung zahlen? Ja, ich zahle jetzt 55 Euro für die Stunde. Mhm. Mhm. Wie oft warst du jetzt schon da? Also ich habe am 1. Oktober die erste Behandlung gehabt und von da an ging das dann mit mir schon mal bergauf. Jede Woche einmal? Ich mache das jetzt alle 2 Wochen, dann erst wöchentlich und jetzt alle 2 Wochen. Mhm. Aber wenn du so von über die Ehe sprichst, dann ist doch die Ehe eigentlich überhaupt nicht in Ordnung und kaputt. Nein, ist auch nicht. Aber ich frage mich ja, man hat sich versprochen, in guten wie in schlechten Tagen, er macht mir Vorwürfe. Und warum ich gegen meine Eltern nichts unternommen hätte, ich hätte da die Handhabe, ich hätte das Recht dazu, gegen die irgendetwas zu unternehmen. Und macht mir halt auch bittere Vorwürfe. Warum habe ich dich überhaupt kennengelernt? Und weißt du, Bettina, das ist ja ein schöner Spruch in guten und schlechten Zeiten. Das ist ja auch völlig in Ordnung bis zu einem gewissen Punkt. Aber man muss es auch nicht bis zur letzten Bitternis ausreizen. Irgendwann ist auch ein Punkt, da ist dann Schluss. Dann gilt das auch nicht mehr für die schlechten Zeiten. Ja, aber ich frage mich, warum er mich nicht auffängt, wenn es mir schlecht geht. Ja, okay. Offensichtlich ist er nicht groß interessiert daran. Jetzt musst du für dich, entscheiden. Tut mir diese Ehe und dieser Mann noch gut oder macht er mich nur kaputt? Ja, im Moment macht er das, Wenn er dich nur kaputt macht, dann musst du die Konsequenz daraus ziehen und gehen. Also die Gedanken mache ich mir schon, auf jeden Fall. Nur wir haben ja auch Kinder, ne? Ich habe Kinder, ich weiß, alles kompliziert. Und die leiden natürlich auch darunter. Ja, aber die Kinder leiden noch viel, viel mehr, wenn die Mutter tief unglücklich ist in der Ehe. Ja gut, die merken ja, dass es mir besser geht und dadurch merke ich ja, dass es den Kindern besser geht. Das tut mir ja auch gut. Genau, das ist schon mal sehr gut. Also umso besser wäre es ja, wenn du jetzt nicht diese Baustelle auch noch hättest in der Ehe. Ja. Ja. Also, das ist sehr gut zu hören, dass es dir besser geht. Das freut mich wirklich sehr. Ja, also ihr habt mir auch unheimlich geholfen, mich so unterstützt da in diesem Gespräch. Also das hat mir die Hoffnung gegeben, mich aufzugeben und darum lebe ich noch. Und dafür möchte ich mich auch sehr bedanken. Freut mich total. Freut mich wirklich sehr, Bettina. Ja. Und, ihr seid so ein tolles Team. Ihr habt mich so aufgebaut, das ist unglaublich. Und nun ist auch noch dieses passiert, dieses Wunder. Und ich kann es noch gar nicht glauben. So, aber ich möchte trotzdem, dass du jetzt auch nochmal mit Sabine redest wegen der Ehe. Denn da muss jetzt noch was passieren. Und da soll sie dich gleich nochmal beraten, was du da konkret anstellen könntest. Okay, weil ich habe ja Psychotherapie, da bin ich auch drin und ich bin einfach nicht weitergekommen. Ich habe gestockt und ich habe gesagt, mir hilft da keiner, es geht nicht weiter. Ja. Ja. Gut. Also, ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich freue mich, dass dieser Wunderheiler, warum und wie auch immer, das ist ja völlig wurscht, er hat dir geholfen und dir geht's besser. Ja. Nur darum, das ist entscheidend letztendlich. Das freut mich sehr, Bettina. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar, ihr seid ein tolles Team, macht einfach weiter so. Von Herzen alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Schön. Ciao. Tschüss. So, das war Bettina. Ja, das ist ja mit dem Wunderheilern immer so eine Sache. Da sagen viele Leute, das ist Scharlatanerie und das ist alles Quatsch. Ich stehe ja immer auf dem Standpunkt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und wenn jemandem geholfen wird und es geht jemandem gut Und man gerät nicht in eine psychische Abhängigkeit von einem Wunderheiler. Das kann man übrigens von einem Psychologen auch oder von einem Arzt. Warum nicht? Warum nicht? Brigitte. Brigitte ist 72. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Brigitte. Und was geht's bei dir? Ja, ich bin 72 Jahre alt und ich habe etwas Seltsames. Ich habe in meiner linken Backe, aber nur in der linken, eine richtig tiefe, große Delle. War damit bei verschiedenen Ärzten, Zahnarzt, Hals- und Ohrenarzt, Hautarzt. Und keiner weiß, was das ist, aber alle haben mich als erstes gefragt. Hallo? Ja, ist die Delle von innen oder von außen? Von außen. Von außen, okay. Keiner konnte etwas feststellen, aber alle haben mich als erstes gefragt, kann das sein, dass sie AIDS haben? Oh, nee. Ich war 40 Jahre verheiratet. Mein Mann ist vor 8 Jahren gestorben. AIDS habe ich nicht. Was ist das denn für eine komische Frage? Ja, jetzt kommt es. Kriegt man da Dellen in die Backe? Ja, pass auf. Und jetzt kommt das Eigentliche. Am Samstag war ich zu einer großen Feier. Und da hat dann eine Bekannte, ich habe also seit 7 Jahren Verhältnis zu einem 10 Jahre jüngeren Musiker. Der also in ganz Deutschland rumtourt und auch im Ausland. Dann hat diese Bekannte mir am Samstag erzählt, dass mein Freund ja nicht nur mich hat, sondern dass der also diverse Frauenbekanntschaften hat, was ich nicht gewusst habe. Ah, weil er immer so viel unterwegs ist. Der war dann in Frankfurt oft und hat dann da Frauen kennengelernt, hat dann anstatt beim Freund, was er mir erzählt hat, bei den Frauen genächtigt. Und mittlerweile hätte er auch eine, die hier bei ihm wohnt, auch an 2-3 Tagen in der Woche. Die kommt auch aus dem Süddeutschen und da findet auch was statt. Und ich war also geplättet. Mein ganzer Freundeskreis stand da drum und mein Freund stand dabei, die mir entglitten die Gesichtszüge. Ach, der stand sogar dabei? Ja. Ach du lieber Gott. Wie hat der reagiert? Was hat er gesagt? Ja, der entglitten die Gesichtszüge und er hat dann erstmal nichts gesagt. Ich habe ihn dann den ganzen Abend geschnitten, habe Haltung bewahrt. Warum hat diese Person das überhaupt gesagt in der Situation? Diese Person hat gar nicht gewusst, dass ich mit ihm befreundet bin. Ach so. Ja, aber trotzdem war, aber die Person sah ja deinen Freund da stehen. Ja, die wusste aber nicht, dass ich mit ihm Verhältnis. Ist schon klar, aber warum sagt man denn das dann in der... Ja, sie hat gesagt, ach, ich freue mich ja so, dass der, sagt den Namen nicht, weil er bekannt ja, ist. Ja, ja. Dass er jetzt noch, der war immer alleine so viele Jahre und ich freue mich ja so für ihn, dass er jetzt eine nette Freundin gefunden hat. Und die kommt, ja, und ich dann gefragt, ne, ja, wie heißt sie denn und wo kommt die denn her? Ja, und wo wohnt die denn, wenn die in Köln ist? Jetzt habe ich die Stadt gesagt, wollte ich gar nicht. Wohnt also dann auch bei ihm. Und das ist so, dann hat's mir am Wochenende, ich war natürlich geplättet, kannst du dir vorstellen. Allerdings, ne? Ja. Dann habe ich am Wochenende hier, habe am Rad gedreht und dann habe ich am Wochenende überlegt, auch mit meiner Tochter und mit anderen Freunden gesprochen und dann fiel mir das auf einmal wieder ein mit dieser komischen Delle. Ja. Dann bin ich am Montag direkt zu meinem Hausarzt gegangen, habe ihm das erzählt, der ihn auch kennt, der konnte das gar nicht begreifen, so ein netter Mann. Aber er hat sofort einen AIDS-Test gemacht und das Ergebnis werde ich am Donnerstag erhalten. Aber meine Frage ist eigentlich die, vielleicht kann mir irgendjemand von deinen Zuhörern helfen, wenn ich dir jetzt mal sage, wie die Diagnose ist. Vielleicht gibt es ja auch eine andere Diagnose für. Sie sind alle ratlos. Auf einer Seite habe, also nicht auf beiden, sondern nur auf einer. Jetzt kann man sich das ja eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Wie tief ist denn die Eindellung? Ja, die ist also vielleicht so größer als ein 5-Mark-Stück. Ja, aber es ist keine Entzündung da. Nein. Es sieht nicht irgendwie anders aus. Nein, ist einfach nur das Fettgewebe weg. Ist einfach so eingefallen. So eine, ja, richtig ich eingefallen. Ich bin immer noch ganz baff, dass man da überhaupt auf HIV tippt. Ich habe dann selber auch gegoogelt und habe da diese Diagnose, die er mir gesagt hat, eingegeben. Und da stand dann auch immer wieder HIV. Bei HIV hätte man das. Du bist jetzt ein bisschen skeptisch geworden aufgrund der vielen Frauen, dass es vielleicht sogar sein könnte. Was ich gerade nicht gefragt habe, hast du ihn denn dann nicht sofort zur Seite genommen? Und hast doch, gesagt, ich habe ihn gefragt, heute Abend habe ich ihn gefragt. Ja, und? Und dann kam ein verlegenes Lachen. Und nee, und habe ich nicht, aber er hat zugegeben. Mein Gott, mein Gott. Jetzt sage ich noch ganz schnell die Diagnose. Vielleicht kann einer deiner Zuhörer mir helfen. Gut, das ist jetzt rübergekommen. Wir drücken die Daumen, dass es kein HIV ist. Ja? Wenn noch einer eine Idee hat von den Zuschauern und Zuhörern, bitte mailen. Wir reichen es an Brigitte weiter. Ja. Brigitte, die Sendung ist vorbei. Du bist noch reingekommen. Alles Gute wünsche ich dir und drück dir die Daumen. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik Volker Thake. Morgen heißt unser Thema. Das kann ich nicht akzeptieren. Was könnt ihr definitiv nicht akzeptieren? Wo sagt ihr, nein, da ist Schluss. Schluss mit der Toleranz. Diese Sache geht mir komplett gegen den Strich. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder mailen. domian@wdr.de. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.